Susanne von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Susanne. Wo ist dein weißer Schleier, Susanne, mein vielliebes Kind? O Mutter mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da weht ein frischer Wind. Dein Haar ist aufgegangen, Susanne, mein Töchterlein. O Vater mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da griff ein Dorn hinein. Und deine goldene Spange, Susanne, lieb Schwester, sag an. O Bruder mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da mag sie wohl liegen im Tann. Wo sind deine klaren Augen, Susanne, mein vielliebes Kind? O Mutter mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da machte der Staub sie blind. Dein Wangenrot ist verblichen, Susanne, mein Töchterlein. O Vater mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da blich sie der Sonnenschein. Dein Kränzlein ging verloren, Susanne, lieb Schwester, sag an. O Bruder mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da fand es ein fremder Mann. Und wird er es wieder bringen, Susanne, mein vielliebes Kind? O Mutter mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da kommt und geht der Wind. Was willst du nun beginnen, Susanne, mein Töchterlein? O Vater mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da will ich wartend sein. Und kommt er nicht wieder des Weges, Susanne, lieb Schwester, sag an. O Bruder mein, auf der Heide, wohl auf der braunen Heide, da liegt ein erschlagener Mann. Ende von Susanne.